Sei Schröder, Simon Schröder, einer der Musiker, die auch im Nachhinein mittlerweile schon mehrfach wieder da waren. Simon in seiner Person zweimal durfte ich ihn in meiner Hütte einfach so einmal auch mit Freunden beherbergen, weil er immer wieder gerne mal zu uns reiste. Gespielt hat er auch noch nicht bei uns, aber in einem anderen Kontext. Und in ebenso deutlicherweise mit unserem Gelände verbunden sind zwei weitere Herren, insbesondere der eine von den beiden, und zwar Daniel Padden und Aaron Moore, aka Volcano the Bear. Daniel Padden auch mit seinen Soloprojekten sehr bekannt und umfangreich zugegen. The One Ensemble auch auf dem Goldmund Festival einstmals gespielt, auch im Jahre 2007. Das Stück, das ich jetzt spiele, bereitet mir die große Freude, dass ich von einer Schallplatte darüber vorlesen darf. Und zwar ist die entstanden worden, ist ein ganzer Koffer. 20 Jahre Volcano the Bear, es sind irgendwie, weiß ich nicht, 120 Stücke. Und auf Schallplatte Nummer 3, Seite B, Titel 1 und Titel 2 steht tatsächlich zu Titel 1 Harry Queen, Moore and Padden, recorded live at Piesenthal, previously unreleased. Und die beiden Herren sagen, we played this dozens of times as a pop song sing-along over the years, with Aaron and I trying to make the other trip up to the string or use the wrong words. This was an intimate performance in a lovely location in the countryside outside of Berlin. Perhaps one of our most unusual venues, a former East German summer camp by a lake inhabited by a group of German artists who all lived in mobile homes and caravans. One of those guys from the camp gave Daniel and I a gift of some pre-unification East German pajamas, which we wore for the whole performance. Ich erinnere mich außerordentlich genau an dieses Konzert, das im Nachgang eines einwöchigen Aufenthalts von Daniel und Aaron bei uns in unserem Gästebungalow, also im Schlafsaal, stattfand. Da sie an einem Donnerstag abfahren muss, fand das Konzert auf einem Mittwochabend unter der Woche statt. Es war fast niemand zugegen. Wir waren vielleicht 9 oder 10 Leute. Es war ganz famos. Die beiden Jungs in Pyjamas im Schlafsaal. Was für ein Erlebnis. Das Stück heißt Harry Queen und ich freue mich, dass eine Biesenthal-Aufnahme es in den großen, großen Volcano the Bear Koffer der letzten umfangreichen 20 Jahre Werke geschafft hat. Volcano the Bear. Ja, genau, hiermit natürlich noch ein außerordentliches Grüßchen an Raju Pikachu. He was the one guy, der den beiden Jungs die Pyjamas aus Lobetal übergeholfen hat, was sie auf jeden Fall eine Erwähnung wert fanden. gases from my mother's hand. Please give us as we have to stand. Will shaking still be a delight? Dieses Konzert, von dem wir gerade einen Ausschnitt hören, aus Biesenthal, das ich ja nicht mehr ganz einordnen kann, haben wir am Schluss Christoph Lindner zu verdanken, dem Herrn von der Booking-Agentur Planet Rock, der uns sozusagen angefragt hat, inwieweit die beiden eine Woche bei uns proben und aufnehmen dürfen. Hiermit ein auch in jeder Hinsicht vielfältiges Dankeschön an Christoph. Wir nähern uns, weil auch die beiden Herren zu dem Zeitpunkt, als du bei uns aufgetaucht sind, einem weiteren maßgeblichen Duo, das kurz nach dem Auftritt auf dem Goldmund Festival ordentlich durch die Decke gegangen sind. Ich hoffe, man versteht mich noch, trotz der Warnglocke zu meiner Rechten. Und zwar Mariam und Merlin, also aka Wildbirds and Peace Drums. Wir hören ein Stück von ihrer ersten Platte auf dem Leaf-Label und ich glaube, ich lasse die Musik in diesem Falle für sich stehen. Das Konzert war natürlich, wie soll das anders sein, atemberaubend und bis jetzt auch zu Recht sagen, umwoben. Die noch, wie ich kürzlich herausgefunden habe, 2 Jahre nach dem ersten Deutschlandkonzert, was bei uns auf dem Goldmund-Festival in Biesenthal stattfand, in einer neuseeländischen Zeitschrift, ich glaube The Attic oder so, sich erinnerten an ihre intensivste Konzerterlebniserfahrung der persönlichsten Art, meinten ganz eindeutig, wie aus einem Mund, das war das Goldmund-Festival in Biesenthal am kleinen Wuggensee. Ihr hört Radio Talflug auf kashmirradio.com. Und wenn ihr das auf UKW hören wollt, dann bitte auch auf 88.4 in Berlin und 90.7 in Potsdam. Ich gehe von einem Duo zum nächsten. Das nächste Duo ist mir eine ganz besondere große Freude. Das erste Mal auch auf einem Goldmund-Festival gespielt. Auch, ich glaube, von Falco entdeckt. Und ich weiß noch, wie begeistert er mir von diesen beiden jungen Berliner Musikanten erzählte, von denen er nicht glauben konnte, dass es sowas auf diese Art und Weise Musizierendes in Berlin um diese Zeitrechnung noch hätte geben können. Und ich war ebenso begeistert, als ich die ersten Aufnahmen gehört habe. Und alle Konzerte, die wir im Nachhinein gehört haben, haben das niemals enttäuscht. Und mittlerweile sehr gute Freunde, Lukas Lonski und Felix Klaassen. Wir hören ein Stück von ihrer zweiten Platte. Und das ist ein bisschen besonders. Und natürlich, wie vieles, aber ich spiele es genau deshalb, weil die afrikanische Variante da drin, fand ich, hat Lukas auch außerordentlich zu Gesicht gestanden. Und da, hallo Edkin. ja, Bizantine Radio auf Kashmir und 16 Jahre Musik im Tal. Bis gleich. Ja, das war das Duo Lonsky und Klaassen, schon ganz oft gespielt in der Vokule mit dem Song Domestic Violence. Und jetzt würde ich gerne zu einem Duo kommen, was ungefähr schon 237 Mal in der Vokule gespielt hat, also mindestens unter den Top 3. Die beiden Jungs stehen auch gerade neben mir. J-Rope bereitet sich noch vor und Holger ist schon ganz fleißig dabei, euch die Bands vorzustellen, die seit den letzten 16 Jahren in der Vokule gespielt haben. Ja, ich kann mich auch noch erinnern an meine erste Aircushion Finish Erfahrung. Das war Holger alleine auf dem Podest am Partybungalow. Ein sehr schöner Abend. Hört einfach mal rein. Thank you. see that the world is round. When the sun's about to set, the mountain shadows are so long. I dig myself. Eine kleine Anekdote. Mike Moya, Rista, spielte in der Vokule in der Küche 2008. Mike nimmt nach dem Konzert unsere erste Aircushion Finish CDR Bleifuß mit nach Kanada. 4 Jahre später schickt Mike eine E-Mail, dass seine Ohren Bleifuß nicht loswerden, und er lädt uns ein, mit Godspeed You Black Emperor in Zentraleuropa auf Tour zu gehen. Irre. Weil Ambient vor 1500 Leuten mit einer riesen PA ist natürlich was ganz anderes als ein Wohnzimmer oder eine Küche. Geht aber auch sehr gut. Auch bei hohen Lautstärken. 2 Jahre später werden wir eingeladen von Thierry Amar von Godspeed You Black Emperor im Montrealer Hotel to Tango Studio aufzunehmen. Das ist übrigens genau die Quelle der Musik, die wir gerade hören. Thierry Amar co-produziert uns und ist auch der Engineer. Danach fahren wir eine Woche mit Nick Küpfer auf Tour. Ein anderer Montrealer Künstler, der auch über diese Verbindung entstanden ist. Und wir spielen auf dem Suoni per il Popolo Festival. 2017 werden die Montreal Recordings, die wir im Hintergrund hören, auf einer doppelten 12-Inch als Flink veröffentlicht von Isabel Cagliore, die uns fand, weil sie nach Lycans Robert Lowe gesucht hat, der übrigens auch im Biesental in der gleichen Küche 2009 gespielt hat und mit dem wir dort zusammenspielten. Komischerweise wird auch diese Aufnahme kurze Zeit später auf Old Vinyl in England herausgebracht. Das wiederum war eine Verbindung, die über Volcano the Bear, die wir vorhin schon hörten, die ja auch in Wiesenthal gespielt haben, zustande gekommen ist. Als Isabel dann im Frühjahr 2017 ein paar Konzerte in Rotterdam und London im Café Otto klar macht, lernen wir ihren Partner kennen, Taco. Taco betreibt Music for Memory und diese Platten laufen komischerweise in Wiesenthal in der Küche. Diese Geschichte nur, um zu illustrieren, was der Ort für musiknetzwerkende Konsequenzen haben kann. Ich muss dem Ganzen nochmal die offizielle Note hinzufügen, nämlich www.vokule.de. Das ist W-O-K-U-L-E.de. Um diese Netzwerkbasis zu erhalten, von der ich gerade sprach, ist es wichtig, dass wir innerhalb kürzester Zeit eine Menge Fördermitglieder gewinnen. Und es wäre sehr schön, wenn ihr euch mal auf der www.vokule.de Webseite umschauen könntet, um zu sehen, wie ihr an dieser Förderung teilnehmen könnt, damit wir uns alle weiterhin am See genießen und entwickeln dürfen. Kommen wir zu CJ Boyd. CJ Boyd ist ein amerikanischer Solobassist, macht auch Kooperationen, der mindestens 2008 das erste Mal in Biesenthal spielte. Jemand, der sein Leben lang, sein Musikerleben lang eigentlich durchgehend auf Tour verbracht hat und immer mal wieder bei uns oder auch überhaupt in Europa vorbeigekommen ist. Und er schickt ganz liebe Grüße und sagt Folgendes. My fondest memory from Biesenthal, and there are many, is when I played outside in front of the lake. I don't think I had done a soundcheck, and so it was in the middle of my set when I realized there was an echo coming off the lake. I tend to go inside while I play, and usually being pulled out of that space is an interruption, but in this case, I think I became visibly giddy. It was like a natural delay pedal, and I had to adjust to it so that the rhythms I was playing took advantage of the new sounds. And tuning into that sound also made me aware of the lovely crowd there. Everyone tuned into it as well. I felt connected to everyone there through the exquisite space singing back to us all. Radio Talflug auf Kaschmir, 16 Jahre Musik in und um Biesental. Wir hörten CJ Boyd und zu explizit dieser Aufnahme ist noch zu sagen, dass CJ dieses Album im Frühjahr 2019 rausgebracht hat. Es heißt Kinships, lustigerweise pretty much genau der gleiche Name wie das Label von Etkin, der uns auch hier im Studio die Aufwartung gemacht hat. CJ ist nahezu 4 Jahre durch sämtliche 52 Bundesstaaten der USA gereist und hat in jedem einzelnen Bundesstaat mit einer Band aus dem jeweiligen Bundesstaat einen Song zusammen aufgenommen. Das heißt, dieses Album ist tatsächlich, ich glaube, 4 CDs stark, gibt es auch nur als CD, und es beinhaltet dementsprechend 52 Songs. Das ist ein wahnsinnig opulentes Album, und wir haben jetzt ja nur einen gehört und die Auswahl und die Variety zwischen den zur Verfügung stehenden Liedern ist enorm. Als nächstes hören wir einen Song von einem weiteren guten Freund, der in den USA lebt, aber eigentlich aus England, also aus dem United Kingdom kommt, und zwar Neil Carlisle, der mit seiner Band Vedette uns einmal in Biesenthal in der Shooting Hall im Party Bungalow ein ganz ziemlich famoses Konzert auch mit der in Unterstützung von Yannick, also J-Rope, gegeben hat. Und ich habe Neil so unendlich herzlich gern gewonnen auf der im Nachhinein folgenden kleinen Tour auch zu unseren Freunden, zum Beispiel nach Rostock ins Jetzt von Unit Friends Not Discos. Und wir hören ein Vedette-Stück. Neil, wenn du zuhörst, sei gegrüßt. Übrigens auch ein famoser Dichter und enormer, nicht nur Wort, sondern auch Stimmkünstler. Wittet, Neil Carvel. Miles and miles and miles of records, miles and miles of records. Spolo, Bibio, go miles and miles of records. Song in the Kong, King Kong, miles of record. Oh, more somehow it might more summer for makers. Special artists, single house and the bread so it arch. Policy river dances, final chances, frames of wreath, jungle stars over masks, with the swans moving like Tenerife cars. Gardenia, Gardenia, Gardenia, Gardenia, switching from Princeton Street to San Francisco. Miles and miles of unbelievable records. Miles and miles of many-sided vinyl songs. Spolo, Bibio, go miles and miles of records. Song in the Kong, King Kong, miles of records. Bubble notes, bubble O's, coats on the book formation. It's a bubble dark hand of card, single mold creation. Jump, jump, creepies, the landlady bars. Look at these display encyclopedias, sauce. All done. Oh, jumping beans, bees in the encyclopedias, lickety split in the encyclopedia dung. With the swans moving like Tenerife cars, be there, pistol, be there, rah, rah, rah. Tenerife cars, be there, pistol, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Neil Carvel sendet Grüße aus Boston. Er schreibt ein Gedicht. Das geht so. Tornado dancing. Entered a visual split decision in upper 3, lower 2.1. By paving bundled into splints renewed, some dull shit well shed shifts through. Locust doubling bubbled up a mean thing. A terse babbit rips pages. Choose wafers, rerunning bits like bandages. At the end, in summation, often cogs logging off, clock spaces bound and spurn time. Twice removed your only generous motion, now a flick of a mosquito's wrist. Tornado dancing through towns laughing at the spitting ground, rerunning bits like bandages. Agony divining, quiet, desperate elation. The agnostic, perhaps ill, laughs safely. A page-turning comic turn leans into wild neurosis. Outfought decency. Out not to press for answers. Pull the noose, troubling the parts, easily swept under. A reply tries to go all night on a slippy thaist. Atheist? In 3, 2... Wafer thin one, rerunning, bits like bandages. be an anecdote. Your hair's on Mapcase, die aktuelle Band von Neil Carlyle aus Boston. Wir kommen zu einem weiteren Solo-Künstler, in dem Falle Momus. Das ist richtig, richtig lange her, dass Nick Curry in Wiesenthal zu Gast war. Und zwar war das zum Camp Tipsy, ich glaube zum zweiten Camp Tipsy und damit dem ersten auf dem Biesenthal-Gelände. Und diesem Festival Camp Tipsy verdanken wir auch eigentlich die Findung und Erfindung der Vokule und des Geländes. Denn was sich so 5, 6 Gestalten aus dem Berliner Musikunterfeld damals ausgedacht haben an einem Küchentisch in der Anklamer Straße, wurde dann ein Jahr später zu einem Festival mit dem Namen Camp Tipsy. Hauptaugenmerk war kein Rave, kein klassisches Open Air, sondern ein familienfreundliches, vor allem auch möglichst kostenloses und experimentelles Festival zu starten und zu gründen, was dann Camp Tipsy würde. Im ersten Jahr 2002 fand das statt bei Löwenberg und im Jahr darauf um einige 100 Teilnehmer organisatorisch, inhaltlich stärker geworden, haben wir tatsächlich uns jedes Wochenende auf die Suche nach einem geeigneten Festivalgelände begeben und sind sozusagen von Berlin aus in verschiedenen Fahrzeugen ins Umland von Berlin gefahren und haben versucht, ein Gelände zu finden, das möglichst seenah sein sollte, an dem wir dieses Festival Camp Tipsy stattfinden lassen wollten. Und ich weiß noch, ich war zu dem Zeitpunkt mit Matteo und ich glaube Filippo bei einer alten Lungenheilanstalt exakt 23 Kilometer entfernt von Biesenthal, als unsere Freunde aus der Marienburger Straße, ich glaube Phil, anrief und meinte, und Andi auf jeden Fall, ich glaube Leute, ihr müsst euch das hier anschauen, wir haben es gefunden, es ist ein altes Pionierfernlager, völlig verlassen, wunderschön gelegen, total zugewuchert, ein traumhafter See, kommt rum. Wir sind dann die 23 Kilometer rübergefahren und haben das Gelände begutachtet und kurz darauf den allerersten Mietvertrag mit der Erbengemeinschaft unterzeichnet. Und 16 Jahre später wollen wir immer noch nicht gehen. Damals also zum ersten Camp Tipsy in Biesenthal war Momus zum Gast und hat einer der, also ich würde mal sagen, vielleicht fast traurigsten Glossen im Nachhinein in unsere Vita gestellt, denn in seinem Blog, er war auch Wire-Schriftsteller und bildender Künstler und dies und das, hat er leider preisgegeben, dass er was ganz Grundsätzliches falsch verstanden hat. Er war unendlich begeistert von seinem Auftritt, von den Leuten, von dem Festival, aber er schrieb tatsächlich, O-Ton, it is hard to believe that this was a former concentration camp. Woraufhin ich ihn dann anschreiben musste und sagen musste, hey Nick, sorry, this was never ever a concentration camp, that was a pioneer a kids camp for the German youth and you understood something wrong. Und er hat das dann im Nachhinein auch schnell korrigiert, aber dieses Missverständnis hat für ein paar traurige Lacher gesorgt. Wir hören Momus, ja, und Nick Curry ist immer noch available. Yes, say, is it because I'm a power retro? Now I've done a string of horrible things like murdering, pillaging, and theft. I've entered the junks in the Straits of Malacca, put Spanish explorers to death. The prejudice would be the ugliest thing for a waitress so lovely to feel. Is it because I'm a pirate you seem to have cancelled our date? And is it because I'm a pirate that now it's a quarter to eight? Your prejudice turns you against me, but I am prepared to pay. In your waist and your face, floating above me, pouring out tea in some macamacaron place. And though it was new to the girl I was with, I asked if you'd go for a date. And then when you said you'd be happy to meet, I dreamed of your presence and your face. Is it because I'm a pirate you seem to have cancelled a date? Your prejudice turned you against me, and now it's a quarter past eight. A stereotype would be ugly for someone so lucky to target. Of course I am wanted by customs officials. Of course I am an international fugitive. When looks at the throats of the people in boats, I am kind and surprisingly sensitive. Switch your mind free as I know you can. One day you may see me as just another man. Too short, I am too great for a waitress so lovely to hate. But I am prepared to wait. Ja, also Humor geht auch am See. Wir haben gerade gerätselt, wovon Pastakas aka Ramo Teda, der Estonier ist und auch sich gerne in Finnland herumtreibt und auch gerne mal immer wieder im Biesental, eigentlich so, woran der so erinnert. Also Adam Hart war es nicht, sagt Philipp. Jean-Jacques Perret. Ah, Perry. Ja, ich habe das auch mal gehört. Das ist so. Nee, kein Dub. Das ist eher so Exotica mit Synthesizern oder so. Ramo Teda. Hello, Ramo. I hope you're listening. I hope you're good. Ich hoffe, den Kindern geht's gut. Und was hören wir jetzt, Holger? Der kleine Loop, der im Hintergrund läuft, bildet den Auftakt zu einem weiteren Duo, das ich glaube nur einmal bei uns gespielt hat. Cat Nguyen. Come on! Ja. Loretta und Frank. Ja. Frank mittlerweile auch in Biesenthal wohnt und Vater geworden. Damals kannte ich ihn noch nicht und habe ihn auch nicht erkennen können oder hätte ihn nicht erkennen, denn er trat in einem Katzenkostüm auf, trug eine Katzenmaske und einen langen Katzenschwanz und spielte einen ganz, ganz famosen Bass zu dem Gesang von Loretta. Das jetzt folgende Stück ist eine Ausnahme. Natürlich, wir spielen ja nichts Übliches. Denn Ken Guyen hat einmal einen wunderschönen Remix gebaut und den werden wir heute hören. Wunderbar. Eines Thomas Broughton-Stück von Ken Guyen. Und um beim Thema zu bleiben, nach dem Remix, also dem Rework, jetzt ein Cover. Dazu erzähle ich später auf jeden Fall unbedingt noch viel, viel mehr, nämlich eine ganze Menge. silence, let it ring on. Eyes dark grey lancers, frightened of the sun. We would have a fine time living in the night, left a blind destruction waiting for our sight. Go on as though nothing was wrong and hide from these days. We remained all alone, staying in the same place, just staying out the time, touching from a distance, further all the time. Fans werden sich gefragt haben, wie dieser Song auf diesen Instrumenten wohl trotzdem seine Wirkung hat entfalten können. Wir haben ja so ein leichtes Feedback auf der rechten Nummer. Das werde ich so ein bisschen versuchen einzudämmen, indem ich das Mikro etwas runterziehe. Yannick versucht, mich so ein bisschen mit Songs einzulullen. Radio Transmission auf der Cora von Jan Ankre, The Stranded Horse. Vielfach in Biesenthal gespielt und meines Wissens nach auch nicht nur dort spielend, sondern er war Gast auf einem Festival und saß vor dem Bademeister-Bungalow am Strand nach einem langen, langen Festival und hat in Anbetracht der Klänge, die ihn das Wochenende über beschallt und beglückt haben, mehr oder weniger dort bei uns am Strand beschlossen, dass er sich jetzt endlich in Berlin eine Cora kaufen muss, diese Kalebassenharfe, die er seit dem Tag so unvergleichlich und teilweise beidhändig spielt und das auch zu dem eben gehörten Song fühlte. Jan war sehr oft wieder da, auch privat gerne nochmal, hat uns auch auf dem Kutter beehrt und hiermit Grüße an Jan Ankre, den einzigsten Franzosen, den ich kenne, ohne einen einzigen Akzent in seinem Englisch. Yannick, du bist dran. Radio Talflug, das Biesenthal Musikspecial, 16 Jahre Musik in einem Biesenthal. Vieles davon, wie wir auch vorhin schon anhand der Geschichte, die Jannik erzählt hat, wäre eben auch nicht vorstellbar gewesen, ohne die innig gewordene Freundschaft zu Tobi. Tobi Schuri, gerade eben reingekommen, lange Zeit das Schubladenkonsortium in Leipzig betrieben und auch über ihn kennengelernt haben wir eine Band namens Itoe. Und Niklas, der Saxophonist von Itoe, die wir dann tatsächlich in Istanbul kennenlernten über einen Kontakt von Etkin, hat zusammen mit Janek, mit dem ich Erkaschen Finch bin, und Niklas dann Jen gegründet. Und die eben gehörte Aufnahme war Jen. Und aus dem Partybungalow in Biesenthal, oh wow, da habe ich auch an einer Stelle mal mitgetrellert. Ganz famose Tapes gibt's von Jen, Y-E-N oder J-E-N? J-E-N natürlich. Janek Etkin Niklas. Oh Gott, dass ich da nicht noch gekommen bin. Okay, wir gehen weiter und es bleibt nicht aus, dass man sich von einem Freund zum anderen hangelt und einen Freund, der mich immer begleitet und das auch auf allen Konzerten, die ich mit Janek Erkaschen Finnisch spiele, ist unser Freund Tom Bucks, auch aus Bristol. Zuerst auf einem Goldmund-Festival, dann auf dem nächsten, dann auf dem weiteren und dann auch später auf Sommerfesten gewesen. Auch kürzlich in London beim Konzert haben wir ihn wieder getroffen. Tom baut nämlich ganz besondere kleine, ja, ich würde sagen, Instrumente, Effektgeräte und dergleichen. Hat damals auf dem Goldmund-Festival noch mit wenig Elektroniker und hauptsächlich Gitarre und Stimme sein Konzert gegeben, macht als Tom Bucks ganz famose Musik. Und Tom, if you hear this, heavy greetings from all the Biesenthalers in Berlin over to you in the landscape of the UK, Tom Bucks. Thank you. Bugs. Jetzt kommen wir zu was komplett anderem. Mr. Vast von Weavy Stonda. Wird jetzt ein bisschen aufregender, aber der hat auch mal eine kleine Radioshow gemacht. Und davon spiele ich euch jetzt ein kleines Etwas, weil die in der UK wird es anders gehandhabt. Ja? Nicht so gemütlich, da geht es ein bisschen mehr zur Sache wegen so einer Radioshow. Und hello, wake up everybody. Keep the texts coming in, 0864-459-654. Right. Welcome back. It's going well, Tuesday. We have been gliding in into the studio again, and we've got coming up for you tonight. We've got a new dub plate, haven't we, tonight? Yeah, we've got some great stuff, actually. Yeah, Winnie E has sent us his brand new dub plate again. Winnie, fair play. There's no hard feelings here, no. We have been gliding. We have glid. We are men who have glid. Straight in from Reykjavik, and we did not have a pause. The fires were burning bright, if you know what I mean. And obviously, everybody's now well up on the new glid step. You heard it here first. Will you keep it together over there? We're a reporter. Catch it. What? Blimey. Oh my goodness me. It's the code one. It just keeps on happening. Unit, go, go, go. I think they've already gone, Kev. Kev. Oops. A carnage in here. There may well be... I repeat, this is a code one. A bit of disruption in the neighbourhood. Snail, potato. Let's just put it that way. Undercover. Unfortunately, Kev, it's a two-man boat, and we are run adrift. North and south. So, der nächste ist Frank Brettschneider. Eigentlich muss ich erstmal mit Paolo Naut und Sven König und irgendwie auch Brenny Gröllheimer danken. Weil der gute Herr hat damals im Dom gespielt, vor gar nicht allzu langer Zeit. Und Etkin, nochmal zur Definition, also Molekularfunk auf subatomarer Ebene. Ich glaube, wir kommen der Sache jetzt ein bisschen näher. Okay. Thank you. passiert. Nicht nur Bands, gab auch Nerds. So richtige Nerds. Kurzum, ich weiß gar nicht, wie gut eure Stereoanlage daheim oder euer Autoradio ist. Wahrscheinlich könnt ihr bei solchen Geschichten, aka Sinusmusik, die super geeignet ist übrigens, um Lautsprecher zu testen. Weil wenn es dann knarzt, so richtig knarzt, dann sind sie kaputt. Ja. Ich glaube, hier ist noch alles in Ordnung. Gerade so. Jetzt springen wir aber mal wieder ein paar Jahre zurück, nämlich zu den Namen konnte ich, glaube ich, noch nie so richtig aussprechen. Also ich sage mal SJ-Esau. ein kleines Projekt zusammen mit Two Seas in a K. Hat auch 2006, 7, 8 irgendwann mal bei uns gespielt. Bristol, die Leute mit dem unglaublichen Trinkwasser. Keiner weiß, was da drin ist, aber falls ihr mal da seid, trinkt mehr davon. Es tut den Leuten wirklich ganz gut. SJ-Esau. Wie ich spreche. Nee. Rinder. too much to ask you for. I just want to see your sweet, sweet smile. Smile the way it was before. Well, I try not to hold you and I try not to kiss you. And I won't even touch you. All I wanna do is see you. Don't you know that it's true? Nach SGA Sau, den ich neulich mir dann auch mal wieder ganz modern reingezogen habe, musste ich plötzlich an Neo Anguin denken, Jim Avignon. Und der ist es, den wir gerade hören. Er war sehr lange kein Gast im Tal, aber auch dabei. Ja, vielen Dank, Fock. Als nächstes würde ich gerne mal auf unsere Rostocker Freunde kommen. Da gibt's nämlich ganz viel schöne Musik, die bei You Need Friends herauskommt. You Need Friends, not Discos, besser gesagt. Und hier kommt jetzt ein Stück von einer meiner liebsten Platten, Ellen Schneider.